Da habe ich auch heute wieder mal eine E-Mail erreicht hat mit einem Hilferuf, mit einem Notfall, möchte ich gerne nochmal betonen, dass ich keine Anlaufstelle für Notfälle bin, weil das immer wieder vorkommt. Ich bin keine Ambulanz, keine Traumambulanz, ich bin keine Stelle für Akutsituationen. Da ich mache, oder ich mache Lebensberatung und gebe Hilfe, aber nur, wenn eine Grundstabilität da ist. Also ich hab ja keine Hotline hier oder eine Aufnahme wie in einem Krankenhaus, bevor es überhaupt zu einem Notfall kommt. Und das war jetzt wieder eine Geschichte, wo jemand tatsächlich durch einen Traumatherapeuten an die Wand gefahren wurde. Und wie ist das passiert? Jemand kommt in einem relativ instabilen Zustand zur Therapie und wird in früheste Zustände gebracht. Ja, früheste Zustände, extreme Zustände, wofür das Nervensystem überhaupt nicht bereit ist. So, was passiert? Das System wird völlig überflutet und geht in und sozusagen reagiert mit einer Gegenreaktion, mit Kontraktion und Kollaps und was es da alles gibt, mit massiver Instabilität, Erregungszuständen, um sich zu schützen. So, der Schutz war ja schon vorher da. Warum war der denn da? Weil das System noch gar nicht so weit war, das zu integrieren. Diese Arbeit, die ist gefährlich, wenn man das so macht. Und so arbeite ich nicht, weil ich der Meinung bin, das Nervensystem heilt sich selber automatisch, wenn man Sicherheit etabliert. Das habe ich auch an anderer Stelle immer wieder formuliert. Wir brauchen nichts hervorholen. Wir müssen nicht in Zustände rein, in alte Zeiten. Das ist absolut verrückt. Das ist gegen das Nervensystem. Wir können das Nervensystem auch nicht heilen, sondern das heilt sich selber. Was wir aber tun können, ist, dem Nervensystem zu helfen, zu erkennen, dass es heute sicher ist und ihm einen sicheren Rahmen geben. Und nur darum geht es. Nur darum. Den Rest macht das Nervensystem selber. Ich kümmere mich also nur darum, dass Sicherheit im autonomen Nervensystem ankommt. Und dann helfe ich dem Nervensystem, was es dann hervorbringt, zu integrieren. So, das ist der Weg, wie ich arbeite. Und das ist ein sicherer Weg. Und das ist ein Weg, der am Nervensystem orientiert ist und mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe. Wo ich auch nicht mich hinstellen kann und sage, ich habe die Heilung gemacht. Weil ich mache ja gar nichts, sondern ich stelle einen Rahmen zur Verfügung, in dem sich der Klient bzw. sein Nervensystem selber mehr und mehr regulieren kann. Und das ist das, wie man sicher arbeitet. Und wenn ich das höre, was mit den Leuten gemacht wird in Therapie, das ist verrückt. Das ist irre, was hier läuft. Und wichtig ist, ihr müsst euch selber informieren, bevor ihr irgendwas macht. Wenn ihr Therapie macht und gerade wenn es um extreme Methoden geht, Katharsis, Atemsitzungen, EMDR, intensive Körperarbeit, ja, also dann müsst ihr euch vorher informieren. Einerseits. Andererseits dürft ihr euch nicht in der Therapie aufgeben. Eine Therapie, wo ihr dazu gebracht werdet, euer Gefühl aufzugeben, ist keine Traumatherapie. Traumatherapie findet immer nur in dem Bereich statt, wo du dich sicher fühlst und stabil fühlst. Nirgendwo sonst gibt es Heilung. Das Nervensystem kann nicht in extremen Zuständen heilen. Das ist keine Heilung. Das Nervensystem heilt, wenn es die Insel an Stabilität, die es hat, nutzt, um diese vorsichtig zu erweitern. Aber nicht mit Zuständen, wo diese Insel weggeschwemmt wird. Das heißt, sobald du dein Gefühl für Stabilität und Kontrolle in der Therapie verlierst, geht meiner Ansicht nach was am Nervensystem vorbei und dann wäre ich sehr vorsichtig. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass du dich informierst, bevor du was anfängst. Informier dich, mach dich selber zum Experten und das dauert nicht so lang. Ja, also Experte ist ja vielleicht übertrieben, aber dass du zumindest das Nervensystem verstehst und dann weißt und einschätzen kannst, ob dir jemand helfen kann, ob die Arbeit gefährlich ist, die der macht. Ich sage ja auch nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, Atemsitzungen oder sowas zu machen. Nur, es macht keinen Sinn, solche Dinge in ein instabiles Nervensystem reinzumachen. Das ist verrückt. Das ist komplett verrückt. Das wäre genauso wie, wenn ich jemanden, der ein gebrochenes Bein hat, über einen Sportplatz rennen lasse. Das geht so nicht. Also bitte informier dich. Und ich habe mehrere Sachen im Netz, wo du dich selber schlau machen kannst. Es gibt ein Video, wo ich Bücher empfehle. Das dauert meinetwegen ein paar Wochen, 2, 3 Wochen, sich das anzueignen, das Wissen. Aber das geht nicht ohne, weil sonst bist du hilflos diesem Therapieangebot ausgesetzt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute in ihre Kompetenz kommen. Und es fängt mit dem Wissen und dem Verstehen der eigenen Situation an. Also bitte informier dich. Mach dich selbst schlau. Studier die Dinge. Es ist alles da. Es ist in verständlicher Sprache, verfügbar. Es gibt tolle Bücher. Und es reicht, wenn du da 2, 3 Bücher liest, um zu sehen, wie das funktioniert, das Ganze. So. Wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist, es ist was passiert und meinetwegen, man hat mit dir irgendwas gemacht und du bist jetzt in einer Notsituation, dann was da zu tun ist, ist immer das Gleiche. Ne? Einmal zu wissen, dass was da jetzt passiert ist, es sind Zustände hervorgerufen worden, die aber keine Realität mehr sind. So dass das, was du jetzt als Notfall wahrnimmst, möglicherweise ist ein alter Zustand im Körper, der keine Realität mehr hat, auch wenn es sich so anfühlt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist ein Körperzustand, der sich lebensbedrohlich vielleicht anfühlt, entsetzlich, extrem, der aber nicht mehr real ist. Ja, das ist einmal das Erste. So, dann geht es darum zu gucken, was dir Sicherheit bietet. Alles, was dir Sicherheit bietet, ist hilfreich. Und Sicherheit hat nichts mit irgendwelchen Extremen zu tun, das hat nichts damit zu tun, mit sich irgendwas Manipulatives zu machen oder an irgendwas ranzukommen oder irgendwas hervorzuholen oder irgendwas zu integrieren. Nein, Stabilität und Sicherheit heißt, dem System zu helfen, zu sehen, zu erkennen, dass es jetzt heute, heute in diesem Moment, wo du vielleicht in einen gefühlten Notfall geschlittert bist, aber wo es heute ja objektiv sicher ist, weil wenn du dich umschaust, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass dein Leben aktuell nicht in Gefahr ist. Dem Körper, dem Nervensystem helfen zwei Sachen grundlegend für Sicherheit. Das ist soziale Interaktion und Körperempfindung. Jetzt kann es sein, es ist halt immer auch ein bisschen problematisch, pauschale Aussagen zu machen. Jetzt kann es eben sein, dass je nachdem, wie deine Geschichte war, dass das eine, das andere oder beides sozusagen eben vergiftet wurde und mit bedrohlichen oder schwierigen Zuständen verschaltet ist. Da musst du jetzt einfach gucken, was dir hilft. Also wenn ich sage Körperempfindungen, dann kannst du für dich prüfen, wenn du jetzt zum Beispiel joggen gehst oder Yoga machst, diese Empfindung im Körper, ob die dich mehr stabilisiert oder ob das sozusagen eher was antriggert. Ja, das musst du für dich herausfinden. Wenn du feststellst, Körperempfindungen stabilisieren dich, dann mach was mit dem Körper. Richtig viel. Sport, Yoga, in der Natur. Sich bewegen vor allem. In der Natur ist sehr hilfreich. Noch besser ist es, das in einer Gruppe zu machen oder mit jemandem bekommen, das mit einem Freund oder Freundin zusammen. Das Zweite ist, wie gesagt, soziale Interaktion. Das heißt, wenn du eine vertraute Person hast, physisch vor dir und tauschst dich mit ihr aus, am besten mit Berührung auch, ja, aber nicht jetzt. Geschichten, nicht so viel Geschichten erzählen, sondern eher so, wie es dir geht und sozusagen was Positives in das Gespräch bringen, Hoffnung, ja, positive Sichten, wirklich bewusst das auf positive Inhalte lenken und dir klar machen, da ist jemand. So, das heißt, dein Gefühl passt nicht zur heutigen Situation. Und mit diesen zwei Komponenten kannst du dich stabilisieren selbst. Das gebe ich dir einfach als Anleitung so mit, weil das ist die Realität unserer Systeme. Und auch da kann es natürlich sein, dass eben Nähe verschaltet ist mit schwierigen Zuständen. In beiden Fällen, also was Körperempfindung und Kontakt angeht, geht es halt darum, das für dich so zu dosieren, dass du dich maximal wohlfühlst. Und das könnte auch sein, dass Telefonieren einfach für dich besser ist, weil genug Distanz da ist. So, das musst du für dich selber herausfinden. Das kann man einfach nicht pauschal eine pauschale Aussage treffen. Aber alles, was Ruhe bringt, Natur, Stimme, gute Energie, Kontakt zu Menschen, die innerlich ruhig sind, ja, Körperbewegungen, Sport, das ist das, mit dem man sich regulieren kann. Und also das ist jetzt pauschal gesagt, generell alles, was dir gut tut, was dir in der Vergangenheit gut getan hat, was dir Freude gemacht hat, alles Positive, das alles hervorholen. Und es gibt da immer was. Und wenn es nur in der Vorstellung ist. Also die ganze Energie von dem Fokus auf die Not, also auf die Not, da musst du den Fokus wegnehmen, auch hin auf die Ressourcen. Da musst du dich zu zwingen, weil die Not ist nicht mehr real. Du musst dich damit nicht beschäftigen. Das ist ein Echo aus der Kindheit. Nimm den Fokus davon weg und richte es, zwinge dich, den Fokus auf die Ressourcen zu lenken. Ja, mach das. Und das wird helfen, weil du brauchst Abstand zu dem, was da hochgeschwemmt wurde. Und nochmal, das macht Sinn, weil das ja nichts Reales mehr ist. So, deswegen ist das möglich. In einer realen Notsituation geht es natürlich nicht. Da kannst du nicht die Aufmerksamkeit davon abziehen. Das macht keinen Sinn. Aber diese Notsituation verursacht durch bestimmte Vorgänge, die alte Zustände hervorgeholt hat, da macht es keinen Sinn, sich davon überfluten zu lassen. Und da es ja eine Notsituation heißt, dass dein System ist nicht reif, ist nicht stabil genug, um das zu integrieren. Und deswegen muss man Distanz dazu herstellen. Man kann nicht, also es gibt Leute, die kommen dann auch noch auf die Idee, dass sie das integrieren wollen. Das ist alles Unsinn. Das System ist ja gar nicht bereit dazu. Hat nicht die Kraft, das zu integrieren. Sonst würde man es ja integrieren. Sonst würde man es ja nicht als Notfall erleben. Deswegen in dem Zustand Distanz herstellen. Durch das, was ich beschrieben habe. Dann eine weitere Sache ist, dass du aufpasst, dass du das Zeitkontinuum nicht verlierst. In solchen Notsituationen ist die Tendenz immer, dass das Gehirn und der Organismus das Gefühl für Zeit verliert. Das ist aber wie so ein Einstiegstor in alte Zustände. Bleib bei der Zeit. Denk zum Beispiel an morgen, was du morgen vorhast. Also mach eine Zukunftsplanung. Beschäftige dich mit den nächsten Tagen, um das Zeitkontinuum aufrechtzuerhalten. Das ist auch ein Gegenmittel gegen Überschwemmung von alten Zuständen. So, und jetzt hoffe ich, dass das so dir eine Richtung geben kann. Das Wichtigste, was unsere Nervensysteme brauchen, ist Kontakt und Verbindung. Und das heißt Austausch und Kommunikation mit dem physisch vorhandenen Menschen, mit Berührung und Blickkontakt. Das ist das, was unsere Systeme im Kern brauchen. Und das ist der Fokus der Heilung. Und wir müssen nichts hervorholen, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass diese Verbindung möglich ist oder wieder möglich ist. Und den Rest heilt das Nervensystem von alleine, darum müssen wir uns nicht kümmern. Und noch was, vielleicht was Esoterisches. Das Leben hat null Interesse daran, dass du leidest. Hat's nicht, sondern das Leben möchte, dass du glücklich bist und du kriegst alle Unterstützung, die es gibt. Das Leben unterstützt dich. Ja, und es wirklich vertraut dem Leben. Das Leben ist vertrauenswürdig. Es hilft dir. Du kannst dich darauf verlassen. Also das sage ich aus tiefster Überzeugung und eigener Erfahrung. Weil in so einem Notfall, in so einer Notsituation fühlst du das nicht so an. Da fühlst du das an, als ob das ganze Universum dein Feind ist. Das stimmt aber nicht. Du kannst dem Leben vertrauen. Das ist überlagert von katastrophalen Erfahrungen in der Kindheit. Das sind aber nur Erfahrungen innerhalb eines größeren, viel größeren Kontextes. Und wenn das geheilt ist, dann kannst du diesen riesen Kontext, der über diese schlimmen Kindheitstraumata hinausgeht, der wird dann wieder zugänglich und wahrnehmbar. Und dann ist klar, du hast immer nur Unterstützung bekommen, schon immer. Also bitte trotz dieser Situation, in der du vielleicht bist, versuche, dem Leben zu vertrauen. Geh davon aus, dass die Hilfe kommt, die ist unterwegs. Die Hilfe wird kommen und da kannst du drauf bestehen und da kannst du dranbleiben und dich darauf verlassen. Die Hilfe, die du brauchst, ist unterwegs und die wird kommen.